Упражнение 32, страница 142. W. Aus fünf Personen. Ihrem Haus gegenüber. Seit einigen Monaten. Bei Ihren Eltern. Mit dem Bus. An der Universität. 134 Kilometer von Rostock entfernt.